Zum dritten Mal in Folge ist im Juni der IFO-Geschäftsklimaindex gestiegen, von 84,3 Punkten im Mai auf jetzt 85,9 Punkte. Eigentlich ist das für Volkswirte ein Zeichen für eine Trendwende. Doch die Verbesserung dieses wichtigen Indikators beruht nur auf einer weiteren deutlichen Aufhellung der Erwartungen, der Einschätzung der Geschäftsentwicklung im kommenden halben Jahr. Die Lage aber beurteilen die 7000 befragten Unternehmen etwas schlechter als im Mai. Und dass sie da immer noch unzufrieden sind, hat seine Gründe, meint Andrea Scheuerle, Volkswirt der DekaBank. Da scheint mir, dass einfach trotz einiger guter Nachrichten die Auftragsbestände und vor allem auch die Kapazitätsauslastung noch zu schlecht ist, um hier wirklich eine Stimmungsverbesserung herbeizuführen. Allerdings glaube ich, dass wir durchaus in den kommenden Monaten hier eine Verbesserung sehen könnten. Für eine echte Trendwende müsse sich auch dieser Teilindikator verbessern, meint selbst das IFO-Institut. Die gestiegenen Erwartungen an die nächsten 6 Monate sind aber begründet, meint Volkswirt Scheuerle. Die Unternehmen setzen ganz klar darauf, dass die weltwirtschaftliche Entwicklung sich fangen wird, dass erste Impulse wieder von der Weltwirtschaft kommen und die Exporte dann stabilisieren oder leicht beleben können. Und diese Hoffnungen sind durchaus begründet, denn alle globalen Frühindikatoren, weiche, aber auch harte Indikatoren, deuten derzeit ununterbrochen nach oben. Angefangen von den Welteinkaufsmanager-Indizes über die Produktion, die Weltproduktion, bis hin auch zu den Weltauftragseingängen. Die Entwicklung dürfte etwas holprig bleiben, meinen die Experten. So ist in den nächsten Monaten damit zu rechnen, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt. Ebenso dürfte auch die Arbeitslosigkeit zunehmen. Das drückt dann zum einen auf die Unternehmensgewinne, zum anderen auf den Konsum. Deswegen ist im laufenden Jahr eher mit einer Stabilisierung zu rechnen als mit einem kräftigen Aufschwung. Und das dürfte auch noch für die erste Hälfte 2010 gelten. Doch unterschätzen sollte man nicht, dass die Unternehmen weiter positiv in die Zukunft schauen, meint DekaBank-Volkswirt Scheuerle. Alle wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen sind in die Zukunft gerichtet, allen voran Investitions- und Beschäftigungsentscheidungen. Und nur wenn die Unternehmen sich für die Zukunft bessere Geschäfte ausrechnen, dann werden sie Investitionen wieder tätigen und auch Menschen einstellen bzw. Beschäftigungsabbau nicht in dem Maße durchführen. Und insofern ist es eine ganz wichtige und gute Botschaft, dass die IFO-Geschäftserwartungen zum 6. Mal in Folge und so stark wie in noch keiner Erholung zuvor angestiegen sind.